Erste eines Tages, als Jesus im Tempel das Volk lehrte und die gute Nachricht verkündete, kamen die Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm. Zweiter, sie fragten ihn, sag uns, mit welcher Vollmacht du das tust oder wer dir diese Vollmacht gegeben hat. Dritter, Jesus antwortete ihnen, ich will euch auch etwas fragen, sagt mir, vierter, kam die Taufe des Johannes von Gott oder von Menschen? Fünfter, sie überlegten untereinander, wenn wir sagen, von Gott, wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Sechster, sagen wir aber, von Menschen, dann wird uns das ganze Volk steinigen, denn sie waren überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Siebter, sie antworteten ihm, wir wissen es nicht. Achter, Jesus sagte zu ihnen, dann sage ich euch auch nicht, mit welcher Vollmacht ich das tue. Neunter, dann erzählte Jesus dem Volk dieses Gleichnis, ein Mann pflanzte einen Weinberg, verpachtete ihn an Winzer und reiste für lange Zeit in ein anderes Land. Zehnter, zur Erntezeit schickte er einen Diener zu den Winzern, damit sie ihm seinen Anteil an der Ernte gaben, aber die Winzer schlugen ihn und schickten ihn ohne etwas zurück. Elfter, danach schickte er einen anderen Diener, aber auch diesen schlugen und beleidigten sie und schickten ihn ohne etwas zurück. Zwölfter, er schickte noch einen dritten Diener, aber auch diesen verletzten sie und warfen ihn aus dem Weinberg. Dreizehnter, der Besitzer des Weinbergs sagte, was soll ich tun? Ich werde meinen geliebten Sohn schicken, vielleicht werden sie Respekt vor ihm haben. Vierzehnter, als die Winzer ihn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe. Lasst uns ihn töten, damit das Erbe uns gehört. Fünfzehnter, sie warfen ihn aus dem Weinberg und töteten ihn. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit ihnen tun? Sechzehnter, er wird kommen und diese Winzer töten und den Weinberg anderen geben. Als sie das hörten, sagten sie, das soll nicht geschehen. Siebzehnter, Jesus sah sie an und fragte, was bedeutet dann das, was geschrieben steht, der Stein, den die Bauleute abgelehnt haben, ist zum wichtigsten Eckstein geworden? Achtzehnter, jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerbrechen, aber auf wen dieser Stein fällt, den wird er völlig zerstören. 19. Die Schriftgelehrten und Hohenpriester wollten Jesus in diesem Moment festnehmen, aber sie fürchteten das Volk, weil sie erkannten, dass er dieses Gleichnis auf sie bezogen hatte. 20. Sie beobachteten ihn genau und schickten Spione, die sich als ehrliche Leute ausgaben, um ihn mit seinen eigenen Worten zu fangen, damit sie ihn der Regierung und dem Statthalter übergeben konnten. 21. Sie fragten ihn, Meister, wir wissen, dass du richtig sprichst und lehrst, und du beurteilst niemanden nach seinem Aussehen, sondern lehrst den Weg Gottes wahrheitsgemäß. 22. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? 23. Weil Jesus ihre Hinterlist erkannte, sagte er zu ihnen, 24. Zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Name sind darauf? Sie antworteten, des Kaisers. 25. Er sagte zu ihnen, deshalb gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. 26. Sie konnten ihn vor dem Volk nicht mit seinen Worten fangen, und sie wunderten sich über seine Antwort und schwiegen. 27. Einige Sadduzäer, die behaupteten, es gäbe keine Auferstehung, kamen zu ihm und fragten ihn, 28. Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann stirbt, der verheiratet und kinderlos ist, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Kinder zeugen. 29. Es gab einmal 7 Brüder. Der erste heiratete eine Frau und starb kinderlos. 30. Der zweite Bruder heiratete sie auch. 31. Und der dritte, und so heirateten sie alle 7, aber alle starben, ohne Kinder zu hinterlassen. 32. Zuletzt starb auch die Frau. 33. Wem von ihnen wird die Frau in der Auferstehung gehören? Denn alle 7 hatten sie zur Frau. 34. Jesus sagte zu ihnen, die Menschen dieser Welt heiraten und werden geheiratet. 35. Aber diejenigen, die würdig sind, in der zukünftigen Welt und bei der Auferstehung von den Toten zu leben, heiraten nicht und werden auch nicht geheiratet. 36. Sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind wie Engel und sind Kinder Gottes, weil sie Kinder der Auferstehung sind. 37. Dass aber die Toten auferweckt werden, hat Mose schon beim brennenden Dornbusch gezeigt, als er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nannte. 38. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn für ihn leben alle. 39. Einige der Schriftgelehrten antworteten, Meister, du hast gut gesprochen. 40. Danach wagten sie nicht mehr, ihn etwas zu fragen. 41. Jesus fragte sie, wie kann man sagen, dass der Messias der Sohn Davids ist? 42. David selbst sagt ja im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, 43. bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. 44. David nennt ihn also, Herr, wie kann er dann sein Sohn sein? 45. Als das ganze Volk zuhörte, sagte Jesus zu seinen Jüngern, 46. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gerne in langen Gewändern herumlaufen, die gerne auf öffentlichen Plätzen gegrüßt werden und die besten Plätze in den Synagogen und bei Festessen wollen. 47. Sie beuten die Häuser von Witwen aus und sprechen zum Schein lange Gebete, sie werden eine umso härtere Strafe erhalten,